Ja, wenn das jetzt technisch alles geklappt hat, dann sind wir jetzt verbunden mit unserem Interviewpartner. Das ist Benjamin von der Antifa Herzogtum Lauenburg, mit dem wir auch vor 2 Monaten schon mal telefoniert haben zum Brandanschlag in Escheburg. Und da hat sich ja inzwischen einiges Neues ergeben und es gab unter anderem einen Prozess gegen den Brandstifter, der inzwischen auch verurteilt worden ist. Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen. Hallo, ja, moin. Ja, ganz gerne. Genau, nachdem der Prozess über 2 Verhandlungstage geführt worden ist, war jetzt diese Woche Montag die Urteilsverkündung und der angeklagte Finanzbeamte wurde zu 2 Jahren Haft, die zur Bewährung ausgesetzt worden ist, verurteilt. Ja, im Laufe des Prozesses haben sich einige ungeklärte Fragen noch aufgetan, auch zum Hergang des Ganzen, und es ist irgendwie deutlich geworden, wie krass denn doch noch so rassistische Vorurteile und Stereotypen in der ganzen Nachbarschaft in Escheburg so verankert sind. Und dass nicht mal so etwas wie ein ja, Brandanschlag auf ein Wohnhaus, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollten, die Nachbarschaft wachrüttelt und vielleicht auch mal an ihren eigenen Überzeugungen so ein bisschen nachdenken lässt. Das war schon ein bisschen krass. Ja, wenn man sich anguckt, was auch im Text der Antifa Herzogtum Lauenburg steht, nämlich dass der Angeklagte den Brandanschlag ja quasi vorab auch schon angekündigt hat oder zumindest aus seinen Intentionen kein Hehl gemacht hat, haben die 2 Prozesstage denn dann ausgereicht, um ja auch so den kollektiven Charakter und vielleicht die Mitverantwortung anderer Nachbarn an der Tat herauszuarbeiten? Auf keinen Fall, und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den wir haben an die Justiz. Man muss zum einen sagen, dass eben genau der Prozess dafür gedacht war, eben das herauszufinden, ob denn der Angeklagte die Tat schon im Vorhinein geplant hat und inwieweit eben da von einer spontanen Tat die Rede sein kann. Das wurde zufriedenstellend nicht wirklich geklärt, auch wenn im Urteilsspruch eben davon ausgegangen wird, dass er die Tat nicht spontan verübt hat. Also er hat ja ausgesagt, dass er ursprünglich lediglich das vorhandene Loch in der Scheibe vergrößern wollte mit einem Hammer und dass er erst auf dem Weg zum Tatort sozusagen diesen Pinselverdünner gesehen hat und die Streichhölzer gesehen hat und die dann eben erst spontan mitgenommen hat. Das hat das Gericht eben nicht geglaubt. Inwieweit er jetzt sozusagen schon einen Tag vorher oder mehrere Tage vorher eine Tat geplant hat. Für uns ist es ziemlich klar, dass dort irgendwie zumindest der Wunsch nach einer Tat da war, nicht nur bei ihm, auch bei anderen Anwohnern, die sich ja ebenfalls dazu geäußert haben. Eine Anwohnerin meinte etwa, dass sie geäußert hat, dass man da am liebsten in diese Asylantenwohnung einen Wasserschlauch reinhängen sollte und dann den Hahn aufdreht. Also da wurden schon für verschiedene Taten durchaus artikuliert. Genau, also die Verhandlungstage reichten absolut nicht aus. Es waren trotz dieser 11 oder 12 Zeugen, die geladen worden sind, waren es noch nicht genug. Auch wichtige Akteure fehlten, zum Beispiel der stellvertretende Bürgermeister, der auch an dieser Hetze schon sehr groß oder sehr stark beteiligt war, der auch geheime oder unter Verschluss gehaltene Dokumente, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren und Informationen weitergetragen hat, eben an die Anwohner bezüglich der Unterbringung von Flüchtlingen im Ort, der dann eben gar nicht thematisiert worden ist, der nicht mal als Zeuge vorgeladen worden war. Und das finden wir halt auch ein starkes Stück. Darüber hinaus fanden wir es sehr, sehr schade, dass die Staatsanwaltschaft sehr passiv agiert hat, also auch von der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, auf 13 Zeugen oder 12 Zeugen kamen insgesamt 6 Nachfragen seitens der Staatsanwaltschaft. Und das ist bei so einem Prozess ja dann doch deutlich wenig. Und dadurch eben so ein bisschen das Politische aus dem Prozess genommen worden ist und relativ wenig Nachfragen oder auch Kritik an diesen rassistischen Vorurteilen und Überzeugungen, die ja in den Zeugenaussagen nochmal wiederholt worden sind teilweise, dass da relativ wenig Gegenwind kam. Die Einzige, die sich da positiv hervorgetan hat, war die vorsitzende Richterin, die dann durchaus nochmal interveniert hat und den Rassismus an den Überzeugungen und an den Argumenten des Angeklagten nochmal deutlich gemacht hat. Ja, dazu kommt eben auch noch, dass die Polizeibeamten sehr unfähig agiert haben. Also ich weiß nicht, inwiefern du oder die Zuhörerin das verfolgt haben, war es ja so, dass auch vorher erst ja nach längerer Zeit ein bisschen klar wurde, dass dieser Nachbar der Täter ist und er dann irgendwann gestanden hat und die Polizeibeamten sich gar nicht mehr erinnern können, ob er jetzt vor der Verkündung des DNA-Ergebnisses gestanden hat oder nicht oder danach oder wann sie ihn genau verhört haben. Auf einmal war das vor Gericht halt irgendwie den ermittelnden Polizeibeamten gar nicht mehr so klar und ja, da waren einige Pannen passiert und unserer Meinung nach hätte das durchaus länger dauern müssen als diese 2 Tage. Wir finden es auch eindeutig ein falsches Signal, dass man auch schon vorher, also bevor der erste Prozesstag angefangen hat, dass man dort schon festgelegt hat, dass man nur 2 Tage benötigt und diese 2 Tage auch schon terminiert hat, obwohl Zeugen nicht geladen werden konnten, weil sie sich eben im Urlaub befanden oder anderweitig nicht zu erreichen waren. Mein Eindruck ist da so ein bisschen, dass das Urteil insofern auch so gewollt war, als dass es ja die These vom Einzeltäter zu bestätigen scheint und dass sich nicht so richtig Mühe gemacht worden ist, herauszuarbeiten, wer da denn noch so alles mittelbar und unmittelbar beteiligt oder eingeweiht gewesen sein könnte. Und dass es schon ein großes Interesse daran gab, den Brandstifter zu verurteilen, dass es aber kein Interesse daran gibt, über den Rassismus in den Dörfern Schleswig-Holsteins auch tatsächlich mal handfest zu sprechen und den dann auch ja vor Gericht zu thematisieren und zu gucken, was da vielleicht auch schon Beihilfe gewesen sein könnte. Genau, also gerade dieser Prozess wäre ja die Möglichkeit gewesen, eben dieses Thema, was ja sonst auch schon unter den Tisch fällt, nämlich so rassistische Äußerungen bis hin zu Gewalttaten aus der Mitte der Gesellschaft heraus, gerade auf den Dörfern oder auf dem platten Land, sage ich jetzt mal. Da wäre natürlich der Prozess irgendwie ein super Mittel gewesen, das sowohl von Seiten der Justiz als auch von Seiten der Zivilgesellschaft vielleicht zu thematisieren und das in die Medien hineinbringen. Wenn man sich allerdings so die Mediendarstellungen anschaut und auch die Pressevertreterin vor Ort beobachtet hat, war es ganz klar so, dass die dort die erste halbe Stunde anwesend waren am Prozess, zumindest am ersten Tag, und dann wieder gegangen sind. Und dadurch kommen dann eben so Äußerungen in die Zeitung, dass sich ja der Angeklagte ganz doll schäme für seine Tat, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Er schämt sich, weil er die ganzen Folgen am Hals hat, nämlich dass er jetzt irgendwie gebrandmarkt ist als der rassistische Brandstifter, was er ja auch ganz klar ist, dass er jetzt irgendwie Probleme hat mit seiner Familie, Probleme mit seinem Wohnumfeld. Dafür schämt er sich halt nicht für die Tat als solches und nicht für die, er zeigt auch keine Reue gegenüber seiner Tat oder empfindet irgendwie jetzt Mitleid oder ähnliches für die Menschen, die er obdachlos gemacht hat. Das alles ist ja gar nicht in seinem Schamgefühl enthalten. Und erst in seinen letzten Worten vor Gericht hat er sich nochmal explizit für seine Tat auch entschuldigt. Und das ist natürlich sehr schade, wenn sowas dann, nur weil er es in den ersten 5 Minuten kurz angerissen hat, dann nachher in den Medien geäußert wird und zum Beispiel dieser Rassismus, der auch von den Escheburger Anwohnerinnen und Anwohnern kam, die dann später vorgeladen worden sind, dass der gar keinen Eingang mehr in die öffentliche Wahrnehmung fand durch die Medien. Und das ist natürlich sehr schade. Ich habe da bei euch auf der Ecke jetzt die Lübecker Nachrichten nicht verfolgt. In der Mopo hier in Hamburg stand es tatsächlich drinne, also auch so Äußerungen der Nachbarn. Also wie der Kim hat da ja nur ein bisschen Laminat angezündet. Ja, was ich auch ganz bemerkenswert fand, ist ja tatsächlich das Schlussurteil der Richterin, die ihm ja auch nochmal, also die ja nochmal klargestellt hat, dass er offensichtlich gar keine Reue empfindet, sondern ja, da lediglich in Selbstmitleid schwelgt. Das ist ja schon eine, ja, finde ich, bemerkenswerte Klarheit. Aber aus dem, was er so sagt und was auch so die anderen Anwohner da vor Gericht sagen, geht ja tatsächlich hervor, dass das Problem da auch nicht der verhinderte Einzug der Asylsuchenden ist, sondern tatsächlich, wie auch bei der bürgerlichen Kundgebung da immer schon angerissen, die Gräben im Dorf. Mein Eindruck, dass ein Bewusstsein für Rassismus da wirklich so ziemlich keiner hat. Ja, auch die Presseartikel, die ich gelesen hatte, waren schon recht eindeutig, dass er sich, also ich habe hier gerade Deutschlandradio, Deutsche Welle, da steht auch, dass sein Mitleid nur geheuchelt war und sich nicht auf die Flüchtlinge bezog, sondern nur auf sich selbst. Also da fand ich die Berichterstattung diesmal schon recht ausgewogen, aber was halt überhaupt nicht reingeht, ist das Dorf. Ne? In Taz-Artikel wird kurz erwähnt, dass das mit dem Wasser, dass eine Zeugin das wohl gemeint hatte, sie hätte das überlegt, aber es wird halt nicht weiterverfolgt. Aber das hast du ja auch gesagt, dass das vor Gericht wohl auch nicht so richtig dann weiterverfolgt worden ist, dass da Leute ja quasi erzählt haben, dass sie Ähnliches vorhatten. Ja, wir konnten da als Presse leider nicht anwesend sein, weil wir morgens vor Prozessauftakt im Megastau standen, aber das klingt ja so, als seien Leute von euch dann auch im Gerichtssaal gewesen. Wie hat sich denn die Szenerie da dargestellt? Also waren Anwohner tatsächlich auch freiwillig da? Waren da interessierte Lübecker Bürger? Waren da vielleicht auch Nazis? Waren da Linke und Antifaschisten im Prozesssaal zum Beobachten? Also erstmal muss ich sagen, dass mich das schon sehr gewundert hat, wie gering die Resonanz tatsächlich war, wenn man sich die Gesamtzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer anschaut. Obwohl ja selbst am Tag selbst und an den Vortagen das nochmal durch die Presse ging und auch im Radio mehrfach der Termin publiziert worden ist. Ich glaube, am ersten Prozesstermin am Donnerstag, am 7. Mai, war es so, dass natürlich sehr viele Vertreterinnen der Presse dort waren und auch als dann der Angeklagte den Raum betrat, war ja für kurze Zeit dann das Fotografieren und Filmen erlaubt und das stürzte sich dann natürlich erstmal die Presse dann auf den Angeklagten, der es auch sichtlich entspannt hinnahm, muss ich sagen. Also er macht jetzt keine Anstalten, sich dort irgendwie zu verstellen oder so, er ließ es über sich ergehen. Ansonsten, ja, wie gesagt, waren relativ wenig Zuschauerinnen und Zuschauer da. Wir waren natürlich mit ein paar Menschen vor Ort und haben uns das alles ganz genau angeschaut. Ansonsten muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, die Pastorin aus dem Dorf Escheburg war da, die jetzt auch diesen runden Tisch für Willkommenskultur eben auch betreut. Ansonsten ja waren, wie gesagt, viele Anwohnerinnen und Anwohner ja als Zeugen geladen, die natürlich dann vorher nicht im Zuschauersaal Platz nehmen durften. Ja, und was man sonst überblicken konnte, waren vielleicht noch eine Handvoll interessierter Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, am Montag bei der Urteilsverkündung war es dann schon ein wenig mehr. Aber ich glaube auch, dass sich dort Presse und normales Publikum ungefähr in Waage gehalten haben. Okay, aber das heißt, es gab dann nicht irgendwie Aktionen der Lübecker Nazi-Szene drumherum oder so, die... Nein, gar nicht. Also die haben sich gar nicht blicken lassen. Zumindest ist es uns nicht aufgefallen. Und du sagst, der hat das gefasst aufgenommen. 2 Jahre auf Bewährung sind ja nun auch nicht gerade... Ein Beamtenstatus ist er damit los. Genau. Ja, auch das Urteil selbst hat er tatsächlich gefasst aufgenommen, muss man sagen. Er hat ja auch im Prozess geäußert, oder hat angegeben, warum er denn gestanden hat bei der zweiten Befragung durch die Polizei. Und ja, dass er halt froh ist, dass es irgendwie vom Tisch ist, dass es endlich verhandelt wird, damit er halt irgendwie damit abschließen kann, damit er nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht. Und deswegen glaube ich auch, dass es keine Revision geben wird und dass er unabhängig von der Höhe des Urteils einfach froh ist, dass jetzt so die Verhandlung, der Prozess vorbei ist, dass der Druck von ihm abfällt und ja, er damit halt irgendwie durch ist sozusagen. Dass er seinen Beamtenstatus verliert, war ihm vorher schon klar. Das hat er auch mehrfach im Gerichtssaal geäußert, dass es wohl darauf hinauslaufen wird. Ja, auch in seinen letzten Worten hat er um eine milde Strafe um eine angemessene Strafe gebeten, die natürlich in seinem Interesse gering sein sollte. Aber es war ihm schon klar, dass es für ihn nicht günstig ausfallen wird, auf jeden Fall das Urteil. Und ich glaube, deswegen war er auch so gefasst dahingehend. Und ja, macht das Urteil jetzt den schleswig-holsteinischen Dorfgemeinschaften eher klar, dass Flüchtlingsheime anzünden nicht ungestraft geht, oder vermittelt das eher das Gefühl, man kommt für sowas doch mit einem blauen Auge weg? Ja, die Frage haben wir uns auch schon gestellt. Auf jeden Fall ein positives Zeichen finde ich, dass die Richterin oder die Richterinnen und Richter sich über das Strafmaß der Staatsanwaltschaft, die wie gesagt sehr unfähig teilweise agiert hat, hinweggesetzt hat. Die hatte nämlich nur 1,5 Jahre gefordert. Also ein positives Zeichen auf jeden Fall, dass man dadurch auch ein bisschen die Staatsanwaltschaft kritisiert. Ja, das ist natürlich die Frage, ob nicht ein Gang ins Gefängnis ein deutlicheres Zeichen gesetzt hätte, eben das gegen Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte oder dass eben diese auch hart verfolgt werden. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich das Vorgehen der deutschen Justiz bei dem Hintergrund, den der Angeklagte hat, auch durchaus verstehen, eben da auf eine Bewährungsstrafe nur zu gehen. Ich denke, dass es trotzdem ein gewisses Signal auch an die Nachbarschaft hat. Einige Zeugen, und das muss man auch ganz klar sagen, haben eben die Tat als solche es auch nicht gut geheißen, bis auf diese anonymen Briefe, die eingetroffen sind bei dem Angeklagten. Und so, dass glaube ich schon, allein dass es eben zum Prozess kommt oder kam und dass er jetzt verurteilt worden ist, schon eine gewisse abschreckende Wirkung besitzt. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass diejenigen Anwohnerinnen und Anwohner, die etwas gegen kriminelle Flüchtlinge haben, jetzt natürlich mit offenen Armen teilweise den Angeklagten zurück in Escheburg aufgenommen haben, nachdem er 2 Wochen sozusagen nicht vor Ort gewohnt hat und ihn natürlich mit offenen Armen angenommen haben, obwohl er der kriminelle Brandstifter und Brandleger ist. Und ne, nach dem Motto, gegen kriminelle Deutsche hat man nichts, aber die kriminellen Ausländer sollen doch bitte wegbleiben. Und das ist schon, das entlarvt ganz gut, glaube ich, auch zu diesem rassistischen Tenor, der dort in seiner Straße selbst auch herrscht. Du hattest eben anonyme Briefe erwähnt, die der Angeklagte bekommen genau. hat. Um was hielt es sich? Ging es da? Also das ist nicht ganz sicher, woher die kommen. Es ist so, dass er anonyme Schreiben bekommen hat, von wegen, dass er doch jetzt, wo er zurück ist oder jetzt, wo er als Täter gefasst ist, doch nochmal die Chance hätte, das Richtige zu tun oder das Richtige umzusetzen, nicht so stümperhaft. Also da wurde ihm eben angekreidet, dass seine DNA überall gefunden worden ist und er doch jetzt endlich mal zu Ende bringen soll, was er angefangen hat, dass das Haus richtig brennen soll. Also ja, auf eine gewisse plumpe Weise ihn nochmal dazu angestachelt oder versucht aufzuhetzen, das, was er angefangen hat, zu Ende zu bringen. Ja, und da ist eben unklar, ob das vielleicht aus der direkten Nachbarschaft kommt oder aus Neonazi-Kreisen von vor Ort. Es war halt leider auch nur eine Randnotiz vor Gericht und wurde nicht weiter ausgeführt. Ja. Ich würde nochmal auf das Urteil zurückkommen. Also ich meine, das liegt mir nun auch fern, da irgendwie härtere Urteile als Mittel der Abschreckung zu fordern. Ob das funktioniert, ist ja sowieso sehr, sehr fragwürdig. Ich finde die Frage, die wir uns da stellen müssen, ist ja auch so ein bisschen eher, wie man da den Druck als, naja, entweder Linke oder auch Zivilgesellschaft aufrechterhält, ja, einerseits deutschen Dorfgemeinschaften klar macht, dass man da auftaucht, wenn man irgendwie mitkriegt, dass sie rassistisch agieren, wie man andererseits da aber auch Aufklärungsarbeit betreibt und ja, wie man auch die Leute vor Ort stärkt, die sich gegen Rassismus oder sei es auch ganz banal für eine Willkommenskultur im Dorf engagieren und wie man solchen Leuten dann nachhaltig den Rücken stärkt, weil das ja wahrscheinlich die bessere Prävention ist als ein hartes Gefängnisurteil. Auf jeden Fall, ja. Generell würde ich dir da auch zustimmen. Nur darf man jetzt in Escheburg nicht vergessen, dass, ihr hattet das schon angesprochen, ist ja diese so ein bisschen Richtung Gräbenkämpfe zwischen die Nachbarschaft. Natürlich gibt es dort auch einen runden Tisch für Willkommenskultur und viele Menschen, die sich da positiv einsetzen und das auch positiv aufgenommen haben. Und dort mit denen, also in dem Haus rum mittlerweile 2 Familien, Flüchtlingsfamilien, die dann auch die positiv aufgenommen worden sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Straße, diesen Freundeskreis um eben diesen Angeklagten herum, der ja sich vielleicht mit der Situation abgefunden hat, aber die natürlich immer noch ganz klar diese rassistischen Vorurteile haben, die auch wenig mit sich sprechen lassen. Da ist eben die Frage, inwiefern da Aufklärung nicht vielleicht doch vergebene Lebensmühe ist. Und ob sich da vielleicht die Frage stellt, ob man solche Leute ignoriert oder bekämpft. Und ja, ich glaube, wenn es zu Brandanschlägen und so weiter kommt, ist klar, was man mit dass man diese Leute bekämpft und nicht mehr ignorieren kann. Und ja. Aber also ich meine, das ist ja auch eine Frage, die sich dann einfach aufwirft, wenn man autonome Antifa-Politik Schleswig-Holstein macht. Das ist ja relativ leicht, so ein paar bekennende Nazis auf dem Schirm zu behalten und zu wissen, wer da wann was wo macht. Irgendwie so eine Intervention gegen ein rassistisches Klima auf irgendwelchen Dörfern vom Kaliber Escheburg ist ja einfach, also das ist ja einfach auch mit den Mitteln so einer klassischen Antifa-Praxis nicht zu fassen, fürchte ich. Zumindest wenn man alle Dörfer abklappern will, braucht es schon ein größeres Bündnis verschiedenster Gruppen, auch verschiedenster zivilgesellschaftlicher Gruppen. Einfach auch, und das haben wir ja gemerkt, als wir unsere Kundgebung vor Ort abgehalten haben, um dieses Bild von der bösen Antifa zu überbrücken, um einfach mehr Menschen auch zu erreichen. Also viele haben sich dann doch aufgrund unseres Namens überhaupt nicht getraut, dann mit uns zu sprechen oder vielleicht uns den Weg in die Öffentlichkeit verbaut über die Medien. Und da muss man sich auf jeden Fall Strategien einfallen lassen, wie man zumindest im Hinblick auch auf mit Aufklärungsarbeit und Flyer verteilen bis zu Aufklärungszwecken, inwiefern man da vielleicht neue Bündnisse schließen kann und andere zivilgesellschaftliche Initiativen mit ins Boot holen kann. Okay, wenn jetzt nicht noch eine Frage von dem anderen Telefon kommt oder du noch abschließend was anzumerken hast, würde ich schon mal sagen, danke für das Interview. Und, ja, bitte. Würde dann gleich nochmal mit Musik weitermachen. Ja. Ja, dann bedanken wir uns für den Anruf. Ja, danke. Und machen mit Musik weiter. Okay. Dann...